Boten war, dessen Gedichte alle belächelten. Sie sagten zu dir, danke, dass du bist, Bar, und dann grinsten sie hinter deinem Rücken. Genug, ich habe genug gesagt. Allah, Self-Hanna, es ist ein Sprung des Glaubens. Sie leben in Angst, Karrieristen gejagt, Erlösung und Sieg, Allah Selfena. Wenn du du selbst wirst, werden sie dich für verrückt halten, dass du für sie jetzt nur noch eine Null bist. Sieh dir ihre wahren Gesichter angestalten, sie brauchen keine Ein weiterer Tag ist vergangen im Kreis der Dinge, an dem du nichts für dich selbst getan hast. Sie machen Fortschritte in ihrer bösartigen Freizeit geringe. Alles, was dir wichtig ist, haben sie vernachlässigt, lässt. Zieh die Maske aus, es reicht aus, so zu tun. Wir werden ihren Rat mit einer Axt aus Stein zerschlagen.